Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 500, an Goethe, Jena, den 4. September 1798. Meinen Brief vom Sonntag wird Ihnen der Schwede überliefert haben. Hier folgen die Proben zurück. Auch sende ich einstweilen eine von den Balladen. Die andere kann ich vielleicht auch noch beilegen. Es sollte mir lieb sein, wenn ich den christlich-mönchisch-ritterlichen Geist der Handlung richtig getroffen und die disparaten Momente derselben in einem harmonierenden Ganzen vereinigt hätte. Die Erzählung des Ritters ist zwar etwas lang ausgefallen, doch das Detail war nötig und trennen ließ sie sich nicht wohl. Haben Sie die Güte, mich zu erinnern, wenn Sie etwas anders wünschten und mir das Manuskript mit dem Botenmädchen zurückzusenden. Die andere Geschichte hat mir der Hyginus zugeführt. Ich bin neugierig, ob ich alle Hauptmotive, die in dem Stoffe lagen, glücklich herausgefunden habe. Denken Sie nach, ob Ihnen noch eines beifällt. Es ist dies einer von den Fällen, wo man mit einer großen Deutlichkeit verfahren und beinahe nach Prinzipien erfinden kann. Ich habe mir zwar jetzt einen starken Schnupfen zugezogen, doch denke ich, wenn nichts dazwischen kommt, auf den Donnerstag zu kommen. Herzlich freue ich mich, Sie wieder zu sehen. Leben Sie recht wohl, meine Frau ladet Sie zum Mangold ein, der jetzt recht schön steht. SCH. Meine Frau bittet Sie, ihr den versprochenen Stern bald zu schicken.